Vorgehen rumänischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten in den Städten Timișoara und Arad, in denen ungarische Minderheiten leben, hat im Nachbarland Ungarn große Empörung ausgelöst. Für den Abend ist in Budapest zu einer Protestdemonstration aufgerufen worden. Budapester Abendzeitungen berichten, dass inzwischen nicht nur Timișoara, auf Ungarisch Temeswar, von Armeeeinheiten kontrolliert wird, sondern dass auch die 30 Kilometer nördlich gelegene Stadt Arad von Militär umstellt sein soll. Diese Stadt ist für Ungarn von großer historischer Bedeutung, weil hier im vergangenen Jahrhundert während des Ungarnaufstandes eine nationale Regierung ihren Sitz hatte und 13 ungarische Generäle aus diesem Freiheitskampf hingerichtet wurden. Arad ist ebenso wie die Stadt Temeswar 1920 an Rumänien angegliedert worden. Die in der Regel gut informierten ungarischen Quellen äußern sich jedoch nicht zu möglichen Opfern der Zusammenstöße. Auch westliche Diplomaten hatten aus Bukarest verlauten lassen, dass sie zwar von Verletzten, nicht aber von Toten gehört hatten. Auch Angaben über Zahl und Zusammensetzung der Demonstranten sind bislang nicht gesichert. Ausgangspunkt der Proteste war das geplante Vorgehen der Behörden gegen einen oppositionellen Pfarrer ungarischer Nationalität. Er wurde von einer Menschenkette seiner evangelischen Gemeinde gegen das Eingreifen der Behörden geschützt. Daraus entwickelten sich Proteste gegen das Ceausescu-Regime, die nach Augenzeugenberichten von der Polizei niedergeschlagen wurden. Bislang fehlen auch genaue Angaben über den Einsatz von Schusswaffen. So heißt es vereinzelt, man habe nur Schüsse gehört. Andere Zeugen berichten, sie hätten gesehen, wie in die Menge geschossen worden sei. Rumänien hat als Folge der Unruhen die Bevölkerung in den Tageszeitungen und über den Rundfunk aufgerufen, die Gesetze des Landes zu achten. Ferner heißt es in demselben Aufruf, man warne vor der Gefahr einer Einmischung von außen. Die rumänischen Grenzen sind nach Angaben jugoslawischer und ungarischer Stellen für den privaten Verkehr weitgehend geschlossen. Von Jugoslawien aus werden jedoch Lastwagentransporte nach Rumänien weiter fortgesetzt. Bereits in der vergangenen Woche kam es zu ersten, wenig beachteten Protesten in Temeswar. Fast zur gleichen Zeit waren weitere Intellektuelle in Siebenbürgen unter Hausarrest gestellt worden. Mit dem 76 Jahre alten Willy Brandt, eine Persönlichkeit, die in diesen Tagen der deutsch-deutschen Verbrüderung über alle Parteigrenzen hinweg in Ost und West hoch geachtet und beachtet wird. Der Ex-Bundeskanzler und ehemalige Vorsitzende der SPD hielt wieder eine bemerkenswerte Rede zur deutschen Einigung. Thomas Mayer stellt wichtige Gedanken von Brandt an die Spitze seines Beitrags. Ich kann nicht dazu raten, den Deutschen bei ungenügender Berücksichtigung des Generationenwandels den Eindruck zu vermitteln, es werde über ihre Köpfe hinweg über Dinge verfügt, die sie selbst angehen. Die Mächtigen dieser Welt haben es wie wir selbst nicht mehr mit der ersten, sondern mit einer zweiten Generation derer zu tun, die nach 1945 heranwuchsen. Im Übergang zu den 90er Jahren, 45 Jahre nach Kriegsende, taugt die Kategorie Sieger, Besiegte nicht mehr. Die jungen Deutschen, ich darf dies doch wohl sagen, der die Geschichte dieses Volkes über lange Zeit verfolgt. Die jungen Deutschen von heute, die wollen Frieden und Freiheit, wie die Jungen, jedenfalls die meisten, in anderen Ländern auch. Und wer will ernsthaft widersprechen, wenn ich hinzufüge, noch so große Schuld einer Nation kann nicht durch eine zeitlos verordnete Spaltung getilgt werden. Dies war mehr als ein Hinweis, dies war eine Ermahnung des Ehrenvorsitzenden Willy Brandt an die Adresse der Verbündeten, der europäischen Partner, der Siegermächte. Brandts Frage, die seit der Potsdamer Konferenz 1945 regelmäßig wiederkehrenden Bekundungen zugunsten der deutschen Einheit seien doch nicht etwa in der Erwartung abgegeben worden, niemandem werde die Probe aufs Exempel abverlangt und Helsinki, dort sei doch schon gar kein Hindernis aufgebaut worden dafür, dass beide Teile Deutschlands einvernehmlich überflüssig gewordene Trennzäune weggeräumt würden. Geradezu dramatisch weist der 76-Jährige darauf hin, dass auch Vorbehaltsrechte der vier Mächte mit Blick auf die Jahrtausendwende nur mit großer Vorsicht aus der Vitrine geholt werden. Es ist der Tag der Berliner Erklärung zur Deutschlandpolitik. Die Sozialdemokraten halten sich an den Grundlagenvertrag, den Brandt 1972 mit der DDR aushandelte. Der hält sich ans Grundgesetz. Nicht von Wieder sei die Rede, sondern von Einheit in freier Selbstbestimmung und vom Zustand des Friedens in Europa. Es ist damit auch der Tag des Willy Brandt. Seine Rede zündet bei den 380 Delegierten in der Raumschiffatmosphäre des Berliner ICC. Er, der Architekt der Ostpolitik, blickt zurück, spannt den historischen Bogen der 44-jährigen Spaltung. Brandt, in der ihm eigenen Sprechweise erinnert, entwirft, gibt zu bedenken und polemisiert. Wie wichtig sie doch waren, die kleinen und kleinsten Schritte, angefangen vom ersten Berliner Passierscheinabkommen, heute auf den Tag genau vor 26 Jahren. Zutiefst sauer weist er den Vorwurf der Anbiederei gegenüber den Ostberliner Einheitssozialisten zurück, ein Vorwurf, den CDU-General Röhe in den letzten Tagen immer wieder lancierte. Verdächtigend von Anbietern zu reden, ist eine unwürdige Form der Auseinandersetzung. Oder soll unser eins beginnen, vorzurechnen, wer wann mit wem Hirsche und Bären jagen ging? Wer sich von welchem Devisenbeschaffer und Waffenhändler einspannen ließ? Und wer vor wem welchen Teppich ausrollte? Nein? Anbiederungsbonbons brauchen wir uns nicht ans Jackett oder an die Bluse kleben zu lassen. Demonstrationen, die der selbsternannte Kondukator offenbar blutig niederschlagen ließ. Informationen von Johannes Krotzki. Das Vorgehen rumänischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten in den Städten Timișoara und Arad, in denen ungarische Minderheiten leben, hat im Nachbarland Ungarn große Empörung ausgelöst. 1980 war ein eher unspektakuläres Jahr. Im Oktober bestätigen die Bundesbürger die SPD-FDP-Regierung. Die kommt erst über eine wirtschaftspolitische Auseinandersetzung mit ihrem zuständigen Minister Otto Graf Lambsdorff ins Trudeln. Die Koalition zerbricht und Helmut Schmidt wird im Oktober 1987 durch ein konstruktives Misstrauensvotum als Bundeskanzler von Helmut Kohl abgelöst, der die geistig-moralische Erneuerung ankündigt. Lambsdorff bleibt Wirtschaftsminister, vorerst. Die Affäre um den Berliner Architekten Dietrich Garski läutet im Januar 1981 die großen Finanzskandale ein. Die Berliner Baufirma bricht zusammen. Garski wird unter dem Verdacht der Untreue und des Kreditbetrugs verhaftet. Der Berliner SPD-FDP-Senat muss für seine zugesicherte Bürgschaft in Millionenhöhe gerade stehen und tritt unter Dietrich Stobbe, SPD, zurück. Richard von Weizsäcker, CDU, wird Berlins regierender Bürgermeister. Ende 1981 platzt der Spendenskandal um den Großindustriellen Friedrich Karl Flick, der die Nation Jahre beschäftigen soll. Die vom pingeligen Flick-Buchhalter festgehaltenen Summen machen das Kürzel WG zum Sprachhit. Die Hauptakteure sind hochkarätig. Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch, Wirtschaftsminister Lambsdorff und der Vorstandssprecher der Dresdner Bank Hans Friedrichs, FDP. Alle Parteien sind betroffen. Illegale Parteispenden in Millionenhöhe führen zu der öffentlich gestellten Frage, in welchem Maße Schmiergelder und Korruption die Bonner Politik bestimmt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Untersuchungsausschüsse werden eingesetzt. Bundeskanzler Kohl erleidet bei seiner Aussage vor einem Gremium einen Blackout und Bundestagspräsident Rainer Barzel muss zurücktreten. Auch Lambsdorff und Friedrichs werden angeklagt, 1987 wegen Steuerhinterziehung bzw. Beihilfe dazu zu Geldstrafen verurteilt, zur Deckung ihrer Anwaltskosten aber durch die Staatskasse großzügig unterstützt. Beide müssen gehen, kommen aber wieder. Lambsdorff ist seit Oktober 1988 FDP-Vorsitzender. Friedrichs bemüht sich zäh um die Sanierung von Coop. Mit dem gewerkschaftlichen Baukonzern Neue Heimat gerät 1982 der Deutsche Gewerkschaftsbund in heftige Turbulenzen. NH-Vorstandsvorsitzender Albert Fitor und weitere Spitzenmanager werden beschuldigt, sich mit Hilfe von Strohmännern und Tarnfirmen bereichert zu haben. Fitor und zwei weitere Vorstandsmitglieder werden ihres Amtes enthoben. Andere geraten in den Strudel. Nach dem finanziellen Aderlass der Gewerkschaften für den maroden Baukonzern verkauft der DGB im September 1986 die NH an den Berliner Brotfabrikanten Horst Schießer für den symbolischen Betrag von einer Mark. Das Geschäft hält aber nur knappe 2 Monate. Im Oktober wird der Vorstandsvorsitzende der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft, Alfons Lappas, wegen Aussageverweigerung in Beugehaft genommen. Die Nachwehen des NH-Skandals klingen noch nach. 1983 wird es gruselig. Adolf Hitler macht noch einmal unrühmliche Geschichte. Die Chefredaktion des Stern verkündet im April, die Historie des Dritten Reiches müsse neu geschrieben werden. Für 9 Millionen Mark hatte sich das Magazin die geheimnisvoll aus der Versenkung aufgetauchten Tagebücher des Führers verschafft. Im Mai kommt raus, die Aufzeichnungen sind eine plumpe Fälschung. Sternredakteur Gerd Heidemann und der Fälscher Konrad Kujau werden 1985 zu jeweils über 4 Jahren Haft verurteilt. Das Geld blieb verschwunden. Die Chefredaktion musste gut abgefunden gehen. Die ersten 3 Monate 1984 waren eher schlüpfrig. Nach einem Blick durchs Schlüsselloch versetzt Verteidigungsminister Manfred Wörner, CDU, den angeblich homosexuellen stellvertretenden NATO-Oberbefehlshaber General Günther Kiesling als Sicherheitsrisiko in den Ruhestand. Der General setzt sein Ehrenwort gegen die Anschuldigungen, wird rehabilitiert, wiederernannt und feierlich verabschiedet. Die größte Dreckschleuder der Nation, das Kohlekraftwerk Buschhaus in Niedersachsen, macht erstmals Schlagzeilen. Nach gerichtlichen Auseinandersetzungen wird entschieden, bis 1987 muss eine Entschwefelungsanlage her. Den zweiten Teil und zweiten und letzten Teil dieser Skandalchronik hören Sie morgen die gleiche Zeit, also um 1:15. Für die meisten Länder der sogenannten Dritten Welt waren die 80er Jahre ein verlorenes Jahrzehnt. Über 1 Milliarde Menschen leben nach wie vor in elenden Hütten in absoluter Armut, gezeichnet von Hunger und Krankheit. Insgesamt sind die Afrikaner heute fast genauso arm wie vor 30 Jahren, so das Resümee der Weltbank. In Lateinamerika und der Karibik liegt der Lebensstandard niedriger als vor 1980. Damals blühte in diesen Ländern die Wirtschaft, sie standen kurz davor, den Status eines Entwicklungslandes zu verlieren. Aber davon sind sie heute wieder meilenweit entfernt. Zu den Ursachen Michael Matting. Die 46 hochverschuldeten und 25 gemäßigt verschuldeten Länder der Dritten Welt haben ihre Probleme teilweise selbst verschuldet, teilweise wurden sie Opfer äußerer Entwicklungen. Ausgangspunkt sind die Ölpreiserhöhungen der 70er Jahre, auf die die meisten dieser Staaten nicht mit internen Anpassungen, sondern mit Kreditaufnahmen reagierten. Die Banken, die in den Petrodollars schwammen, machten es ihnen leicht. Unter den hausgemachten Fehlern waren ehrgeizige, aber überflüssige Projekte, künstlich hohe Wechselkurse, zu hohe Etatdefizite und damit Inflation. Nicaragua stellte 1988 mit einer Inflationsrate von 14.295% einen neuen Weltrekord auf. Vielfach verhinderten Korruption und Vetternwirtschaft notwendige Reformen. Extern verschärften die weltweite Konjunkturflaute zu Beginn der 80er Jahre, der instabile Dollar, steigende Zinsen, fallende Rohstoffpreise und Protektionismus der Industriestaaten die Probleme. Die Geschäftsbanken, besorgt um ihr Geld, zogen sich zurück. Dies hat dazu geführt, dass die Dritte Welt seit 1984 Kapital exportiert, weil Tilgungen und Zinsen weitaus mehr ausmachen, als neue Kredite einbringen. Die praktische Zahlungsunfähigkeit vieler Länder geriet im Sommer 1982 schlagartig ins Blickfeld der Öffentlichkeit, als Mexiko seinen Gläubigern die Pistole auf die Brust setzte. Der Schuldenberg der Dritten Welt betrug damals rund 840 Milliarden Dollar. Eine alarmierte internationale Finanzwelt sicherte unter Führung des Internationalen Währungsfonds mit Umschuldungen und neuen Krediten das gefährdete weltweite Finanzsystem. Mehr Wachstum und Rückkehr zu normaler Kreditwürdigkeit brachte dieses Konzept aber nicht. Schuldenberg, Zins- und Tilgungslasten wuchsen weiter, statt geringer zu werden. Es wurde immer klarer, dass die Länder neben frischem Geld den Erlass von Altschulden und einen Abbau des Schuldendienstes brauchen. Der am 30. November ermordete Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, war der erste prominente Privatbankier, der dies zur Entrüstung seiner Kollegen und mancher westlicher Finanzminister öffentlich vertrat. Auf der Währungskonferenz 1988 in Berlin fiel mit der Anerkennung des freiwillig schon praktizierten Schuldenabbaus die erste Hürde. Neue Finanzkrisen, soziale und politische Unruhen in einigen Ländern beschleunigten die Geburt der nach US-Finanzminister Nicholas Brady benannten neuen Strategie. Diese erlaubt seit Frühjahr 1989 IWF und Weltbank einen Teil ihrer Kredite für Schuldenverringerung und Zinsabsicherungen zu reservieren. Für die ärmsten Länder, die überwiegend bei Regierungen und offiziellen Organisationen in der Kreide stehen, gibt es seit 1988 besondere, erleichterte Bedingungen. Nachdem sich Kohl und Modrow zurückgezogen hatten, sagte er das im Hotel Bellevue. Der Kanzler habe Mühe gehabt, seine Gefühle zu unterdrücken, war den Tränen nahe. Vom Flughafen bis zum Hotel, so Regierungssprecher Klein, ein einziges Spalier jubelnder Menschen. Tja, Herr Wiedemeyer, jetzt wollen wir mal ernst werden. Was ist denn mit der befürchteten Randale? Die befürchtete Randale könnte bestenfalls, oder schlimmstenfalls muss ich sagen, ich möchte mich korrigieren, heute Nachmittag stattfinden. Niemand will sie natürlich. Und vielleicht, um einen kleinen Schlaglicht zu geben, ich sitze hier in einem Ü-Wagen des Deutschlandfunks im Schatten des Zwingers und vor mir durch die Scheibe sehe ich eine Dame in einem Nerzmantel, offensichtlich aus Westdeutschland, in Diskussion mit etwa 20 Schülern. Und auf die Frage, die mein Kollege Lotze diesen Schülern stellte, habt ihr dann heute Schule geschwänzt, sagten sie, ja, das hätten sie. Sie schleppen mit sich herum Fahnen mit dem Bundesadler, schwarz-rot-gold mit dem Bundesadler. Und auf die Frage, wo sie die herhaben, sagten sie im schönen Sächsisch von drüben, also von drüben aus der Bundesrepublik. Das, was Sie mit Randale bezeichnen, glaube ich, wird heute nicht stattfinden. Ich habe den Eindruck, dass diese jubelnde Menge, die da vorhin auch vor dem Hotel stand, sehr diszipliniert ist. Also neben der Pünktlichkeit gibt es auch eine Gemeinsamkeit mit dem anderen Teil Deutschlands, nämlich die Disziplin. Herr Wiedemeyer, entschuldigen Sie, dass ich da unterbreche. Der Dresdner Oberbürgermeister Berghofer, der hat einen Hinweis heute gegeben. Und da heißt es nämlich, er hat Angst vor den Emotionen. Und er mag auch diese Helmut-Rufe nicht. Er sieht nämlich die Wahlen. Im kommenden Mai gefährdet. Das ist richtig. Was sagen Sie denn dazu? Ich habe das selbst gehört von ihm. In der Hotelhalle stand er und sagte, ich bin schockiert über die Demonstranten. Berghofer habe auch dem Kanzler gesagt, wir müssen Emotionen zurückdrängen, damit nichts Unkontrolliertes passiert und die freien Wahlen am 6. Mai gefährdet sind. Und dann kam ein sehr bedrohlicher Satz hinterher. Ein Land im Ausnahmezustand kann sich nämlich nicht zur Wahl stellen. Ich habe den Eindruck, dass Kohl das Signal erkannt hat. Er kam im Hotel auch nicht mehr heraus zu den Leuten, die sich draußen versammelt hatten, so etwa 2000 Leute, die sich inzwischen aber auch verlaufen haben. Sie riefen Kohl ans Fenster, aber ohne die Gespenster. Aber er ließ sich nicht verleiten, herauszukommen, obwohl das ihm natürlich wohl und gut tat, was er da draußen sah. Denn unter Anleitung einiger Volkspolizisten hatte man alle Plakate gegen Kohl mit weißer Farbe überstrichen und nur noch die Guten zugelassen. Das ist aber schon wieder eine ganz heftige Zensur. Und nach all dieser Begeisterung, Herr Wiedemeyer, machen wir jetzt mal eine ganz kurze Pause. Sein Besuch ausgeweitet, spricht derzeit mit Regierungschef Modrow, will aber auch mit den Kirchen- und Oppositionsgruppen reden. Was hat denn der Kanzler an Eindeutigem anzubieten, um die marode Wirtschaft des anderen Deutschlands zu stützen? Gerd Lotz, es wird vermutet, dass der Bürgschaftsrahmen erweitert werden soll. Ist das richtig? Ja, der Kanzler hat diese ganzen Sachen delegiert an seinen Bundeswirtschaftsminister, Helmut Hausmann, FDP. Und der hat natürlich auch diese liberalen Wirtschaftsgrundsätze mit durchgesetzt. Es wird zwei Dinge passieren. Und der Wirtschaftsminister hat heute mit seinem DDR-Counterpart, dem DDR-Außenhandelsminister Gerhard Beil, zwei Abkommen in Briefform unterzeichnet und somit begonnen, das Vertragswerk oder die Vertragsgemeinschaft aufzufüllen. Ein Abkommen hat eine deutsch-deutsche Wirtschaftskommission geboren, die zum ersten Mal im Januar zusammentreffen soll in Ost-Berlin. Und die hat sich eine ganze Reihe von Zielen gesetzt. Aber das sind alles nur Rahmenziele, nämlich die Entwicklung der Volkswirtschaften, die kurz- und langfristigen Perspektiven des weiteren Ausbaus der Wirtschaftsbeziehung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen in allen Bereichen. Und dann steht auch in diesem Abkommen drin, wie gesagt in Briefform noch, dass die Bundesregierung ihre Kommissionsanteil zusammensetzen wird aus Regierungsvertretern, einem Vertreter der Länder. Und es können auch Wirtschaftsfachleute einschließlich Berlin-West hinzugezogen werden. Also Herr Lotz, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Kreditrahmen weiter ausgeweitet werden, vor allen Dingen aber, dass die DDR sie annimmt, was ja bis derzeit nicht der Fall ist, dann muss ich Ihnen doch die Frage stellen, wenn eine Wirtschaftskommission miteinander redet, die DDR hat durchblicken lassen, beziehungsweise beschlossen, dass das Außenhandelsmonopol aufrechterhalten bleiben soll. Das heißt nämlich dann, Kommando Wirtschaft, wie soll denn dann der Handel hüben wie drüben funktionieren. Ich hatte bisher nur von dem einen Abkommen geredet. Das zweite Abkommen bezieht sich auf ein Kooperationsabkommen. Und das erhöht die Bundesmittel oder die Absicherung von Bundesmitteln für Kreditinvestitionen in der DDR auf 6 Milliarden D-Mark, bisher nur 2 Milliarden. Und außerdem wird es weitere 6 Milliarden geben für Existenzgründungen und Projekte wirtschaftlicher Zusammenarbeit für kleinere und mittlere Betriebe. Das ist alles bisher nur eine Absichtserklärung. Gleichzeitig hat der DDR-Außenhandelsminister, Außenwirtschaftsminister erklärt, dass die Regierung noch bis zum Januar die entsprechenden Gesetze der Volkskammer zuleiten wird, die dann die Grundlage für deutsch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen ganz konkreter Art sein können. Das heißt also, was bisher geschehen ist, das ist eben nur ein Kreditrahmenerweiterung. Und dann müssen ja noch Dinge geschaffen werden von der DDR, nämlich ein Investitionsschutzabkommen. Das heißt also, wenn irgendwann was vereinnahmt oder enteignet werden sollte, dass dann entsprechende Ausgaben abgedeckt werden. Und dass zum Beispiel auch das DDR-Arbeitsgesetz, nachdem zum Beispiel keine Betriebe mehr als 10 Beschäftigte haben dürfen, privater Natur, abgeschafft wird, dass diese Hürden erst einmal fallen. Und dann gibt es, ich hatte kürzlich, bevor ich hierher kam, in Berlin Gelegenheit, mit einem westdeutschen Unternehmer zu sprechen, der sagte, wir wollen gerne in Ostberlin ein Gelände kaufen. Und die Leute haben uns gesagt, das Gelände gehört dem Volk. Nun kann natürlich ein westdeutscher Wirtschaftsmanager mit diesem Begriff nicht viel anfangen. Es müssen erst mal die Rechtstitel gesucht werden. Wem gehört dieses Gelände? Mit wem kann man ins Geschäft kommen? Mit wem kann man dann rechtsverbindliche Abkommen abschließen? Also das ist alles noch ein weiterer Schritt. Aber heute ist eben der erste hier in Dresden getan. Haben Sie denn einen Überblick oder ist darüber etwas gesagt worden, wie sich die DDR den Spielraum vergrößern will hinsichtlich des Ostblocks und ihrer Verpflichtungen da? Denn ihre Möglichkeiten, mit dem Westen zu handeln, sind ja sehr begrenzt aufgrund dieser Verpflichtungen. Ja, das wird doch eine ganz lange Zeit dauern, Herr Eicker. Im Augenblick ist hier erstmal mehr das Emotionale im Vordergrund. Der Inhalt der Gespräche, die jetzt auch noch während des Mittagessens weiterlaufen im Hotel Bellevue, die haben wir noch nicht erfahren, was an konkreten Dingen vereinbart worden ist. Es ist ja auch ein erstes Abtasten gewesen, zum Beispiel zwischen dem Bundeskanzler und Ministerpräsident Moderow, während der Wirtschaftsminister Hausmann ja schon Herrn Beil mal kennengelernt hatte. Er musste jedenfalls über die erste Hürde des wie geht es Ihnen, wer sind Sie, und das ist ja schon mal drüber weggesprungen. Jetzt kann er schon mal konkrete Dinge bereden, aber das sind, wie gesagt, alles erst einmal Rahmensachen, die beredet worden sind. Es ist auch über Tourismus geredet worden, Stadtsanierung und so weiter, was man alles machen könnte. Und dann muss da ein Vertrag geschaffen werden und dann muss dieser Vertrag ausgefüllt werden mit ganz konkreten Dingen, was man, welche Straßenzüge man saniert, in welchen Gebieten man Tourismus fördert, mit welchen Mitteln, wer die Träger sind, wer das Management betreiben soll. Aber Wirtschaftsminister Hausmann hat heute gesagt, das kommende Jahr wird viele, viele Projekte bereits in Gang sehen. Herr Lotz, noch eine kleine Neuigkeit von hier, die Sie sicherlich noch nicht wissen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Eil, dass ein zweites Treffen Kohl-Modrow Anfang Januar bzw. Anfang Februar stattfinden wird. Vielen Dank, nach Dresden berichtet. Es bleibt dabei. Offizielle Angaben über die Zusammenstöße vom Wochenende, über mögliche Todesopfer, gibt es nicht. Die rumänischen Medien schweigen, telefonieren von Ungarn aus in die Krisenregion ist praktisch unmöglich. Wer Verwandte dort hat, und das sind viele, der lebt in Angst und Sorge. Heute Morgen kam im ungarischen Rundfunk ein junger Mann zu Wort, dessen Verwandte als Ärzte in Temeswar oder Umgebung arbeiten. Seinen Namen nannte er nicht, doch er berichtete, die Krankenhäuser seien überfüllt, eine hohe Zahl von Verletzten gebe es dort mit Schusswunden, viele seien schon gestorben. In den Nachrichten wird weiterhin von bis zu 400 Toten gesprochen, mit Berufung auf Augenzeugen. Temeswar, mit 350.000 Einwohnern, die viertgrößte Stadt Rumäniens, sei von der Armee mit Panzern umstellt, ähnlich sei die Situation in Arad. In anderen Meldungen ist davon die Rede, dass stärkere Militäreinheiten vom Süden des Landes in die Krisenregion im Nordwesten verlegt würden. Und es soll wieder geschossen worden sein, auch heute Morgen. Ein weiterer Anrufer beim ungarischen Rundfunk begann gerade darüber zu berichten, als die Leitung abrupt unterbrochen wurde. Zweiter Tag, der programmatische Teil hat begonnen. Das Godesberger Programm hat nach 30 Jahren ausgedient. Nun will die Partei ihre künftige Politik formulieren, diskutieren und verabschieden. Im neuen Grundsatzprogramm der Partei sollen mehr Marktwirtschaft und vor allem die Bedeutung des Umweltschutzes festgeschrieben werden. Oskar Lafontaine eröffnete die Diskussion, der in der Vergangenheit ja für seine unkonventionellen Denkanstöße, so beispielsweise seine Forderung nach der 35-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich, von seinen Genossen ziemlich gegeißelt worden war. Hans Linketscher, Lafontaine meinte zu Beginn, dass der Sozialismus nicht tot sei. Zustimmung oder Ablehnung? Wie war das bei den Delegierten? Ja, von den Delegierten erhielt er große Zustimmung. Er sagte also, der Sozialismus sei ebenso wenig tot wie die Religion oder der Glaube. Und rund eine Stunde lang malte Oskar Lafontaine in freier Rede an dem Bild, das er menschliche oder besser gesagt sozialistische Gesellschaft nennt, trotz aller Leichenreden, die jetzt nach den Umwälzungen im Osten auf die Idee des Sozialismus gehalten wurden, glaubt er an den Sozialismus als Konzept für mehr menschliche Freiheit. Aber er machte auch klar, dass ein Einzelner niemals einer Idee unterworfen werden darf. Wir müssen konsequent vom Einzelnen her denken. Konsequent von seiner Freiheit. Konsequent von seinem materiellen Wohlergehen. Und wir dürfen niemals, wie Camus es einmal formuliert hat, um einer zukünftigen Gerechtigkeit willen den derzeit Lebenden ins Gesicht schlagen. Die Industrienation will auf ihre Verantwortung verpflichten, nach sozialer Gerechtigkeit auch in den armen Ländern zu trachten. Als große Aufgaben nennt er die Bekämpfung des Hungers, den Kampf gegen die ökologische Bedrohung, die Beseitigung des atomaren Wettrüstens sowie den Abbau der Rüstung überhaupt. Lafontaines sicherheitspolitisches Glaubensbekenntnis heißt angesichts der Entwicklung im Ost-West-Verhältnis, wer die europäische Einigung will, der muss die militärischen Blöcke überwinden. Die Vorstellung eines Kanzlerberaters, vereinigtes Deutschland ja, aber in der NATO nennt er historischen Schwachsinn. Verständlicherweise kommt auch Helmut Kohl nicht gut weg. Welch eine Verwirrung muss bei dem Bündnispartner schlechthin eingesetzt haben in den letzten Wochen und Monaten. Er, der Bündnispartner schlechthin, tritt vor den Deutschen Bundestag, gibt eine 10-Punkte-Erklärung ab und vergisst dort alle Bündnispartner. In dieser 10-Punkte-Erklärung ist ein einziger immer wieder genannt, der sowjetische Generalsekretär. In der Formulierung der Generalsekretär und ich. Welch eine Verwirrung muss dies ausgelöst haben? Welche Verwirrung im Bündnispartner schlechthin, dass er jetzt nur noch von dem Generalsekretär und dem anderen großen Politiker dieses Jahrhunderts spricht? Entscheidend ist für Lafontaine, dass es den eigenen Freunden in Leipzig, in Dresden oder anderswo in der DDR genauso gut gehe wie seinen Freunden in Wien. Wenn dies erreicht sei, spielten nationale Grenzen keine Rolle mehr. Hier an dieser Stelle ist die Achillesferse der Konservativen. Hier können wir sie jagen. Hier können wir sie jagen. Hier haben wir ein Instrument, allen Übersteigerungen des Nationalismus, die jetzt wieder hochgekommen sind, zu widerstehen und durch unsere politische Arbeit zu bekämpfen. Denn die Menschen in der DDR und in der Bundesrepublik interessiert in erster Linie, wie es ihnen geht, ob sie ärztlich versorgt werden, ob sie im Winter warm haben, ob sie genug zu essen haben, ob sie Arbeit finden, ob sie Wohnung finden. Das interessiert sie viel mehr als die Frage, in welcher Rechtskonstruktion eines Tages vielleicht unsere Ideen verwirklicht werden können. Also schnelle Hilfe für die DDR und soziale Gerechtigkeit in beiden deutschen Staaten. Die Regierungspolitik in Bonn dagegen verurteilt er so. Eine Deutschlandpolitik, die erstens dazu führt, dass die DDR mehr und mehr junge, aktive Leute verliert, dass die Wirtschaft dort immer mehr in Gefahr gerät, dass ganze Versorgungssysteme zusammenbrechen, dass dort die soziale Not also steigt. Und auf der anderen Seite dann spiegelbildlich dazu führt, dass bei uns die Arbeitslosigkeit weiter steigt und die Wohnungsnot weiter steigt. Eine solche Deutschlandpolitik ist falsch und sie muss grundlegend geändert werden. Lafontaine ist für weitere Arbeitszeitverkürzungen und das Ziel der SPD, mit ihrem neuen hier zu beschließenden Programm, den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft zu erreichen, knüpft der stellvertretende SPD-Vorsitzende auch an eine neue Definition des Begriffes Arbeit. Arbeit ist mehr als das, was sich in Produktion und Verwaltung vermittelt. Arbeit ist jede gesellschaftlich nützliche und notwendige Tätigkeit der Männer und Frauen in der Gesellschaft. Es ist mittlerweile Konsens unter uns, dass die Erziehung der Kinder, die Pflege der Kranken, die Pflege der Alten, dass auch freie Tätigkeiten genauso unter den Begriff der Arbeit fallen und gesellschaftliche Relevanz haben, wie das, was notwendigerweise und unstreitig auch von uns geschätzt in Produktion und Verwaltung zu leisten ist. Der in den vergangenen Tagen entstandene und durch manche Aussage von Genossen genährte Eindruck, Oskar Lafontaine sei wegen seiner radikalen deutschlandpolitischen Vorstellungen weiter entfernt denn je von einer Kanzlerkandidatur, wurde durch diese Rede weggewischt. Der Saarländer ist neben dem Ehrenvorsitzenden Brandt der einzige in der SPD-Führungsriege, der in der Deutschlandpolitik Profil besitzt. Der Funke, der von ihm auf die Delegierten übersprang, dürfte auch weitere Zündvorgänge bei der Basis auslösen. Seine Chancen, zum Kanzlerkandidaten nominiert zu werden, sind besser denn je. Die veränderte Betrachtungsweise aus dem Osten lässt sich kaum deutlicher darstellen. Aber am letzten Besuchstag Shevardnadzes in Brüssel kam auch die deutsche Frage zur Sprache, und zwar deutlich. Hören Sie Hans-Jörg Krieger. Interessant und vielversprechend nannte Eduard Shevardnadze das Gespräch, das er heute Morgen mit NATO-Generalsekretär Wörner und den Botschaftern der Bündnisstaaten geführt hat. Und Manfred Wörner seinerseits fand es freundlich und konstruktiv. Ein Thema waren die Abrüstungsperspektiven. Beide halten Verträge über die Verminderung der konventionellen und strategischen Waffen im kommenden Jahr für notwendig und möglich. Auch einig war man sich über die stabilisierende Funktion der beiden Bündnisse. Keine Übereinstimmung gab es aber offensichtlich über das künftige Verhältnis von NATO und Warschauer Pakt zueinander. Formelle Beziehungen, wie sie Moskau wünscht, scheiden für Wörner so lange aus, wie sich der Warschauer Pakt, der NATO entsprechend, nicht zu einem Bündnis souveräner Staaten mit demokratischen Strukturen gewandelt hat. Kein Thema war bei der Begegnung die deutsche Frage. Dafür spielte sie eine umso größere Rolle bei dem anschließenden Auftritt des sowjetischen Außenministers vor Abgeordneten des Europaparlaments. Shevardnadze stellte, und damit unterschied er sich im Grundsatz kaum von der im Westen vorherrschenden Meinung, das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen und ihre Einheit in einen gesamteuropäischen Zusammenhang. Ebenso wie der französische Staatspräsident François Mitterrand sagte er, dass kein europäisches Land ohne Rücksicht auf das Gleichgewicht in Europa, auf die Interessen der anderen und auf die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene historische Lage handeln könne. Shevardnadze verwies auch da eine unübersehbare Parallele zu Stellungnahmen der EG und der NATO auf bestehende Abkommen und Verträge, hob die KSZE-Schlussakte hervor, nannte aber auch die Verantwortung der Siegermächte, die alliierten Militärmissionen in beiden deutschen Staaten und den Grundlagenvertrag. Die DDR ist unser strategischer Verbündeter, sagte der sowjetische Außenminister und Mitglied des Warschauer Pakts. Gleichwohl bestritt er den beiden deutschen Staaten nicht das Recht auf Selbstbestimmung. Das aber müsse im Zusammenhang mit den Normen und Prinzipien des internationalen Rechts ausgeübt werden. Und dann kam Eduard Shevardnadze zur Sache. Er stellte 7 Fragen, die befriedigende Antworten finden müssten, bevor über diese oder jene Form einer Wiederherstellung deutscher Einheit gesprochen werden könne. Vor allem Frage Nummer 4 ließ seine Zuhörer aufhorchen. Sie lautet: Wenn eine solche deutsche Einheit Gestalt annehmen würde, wie sähe dann das militärische Potenzial eines solchen Gebildes aus? Welche Militärdoktrin hätte es und welche Strukturen seine Streitkräfte? Wäre es bereit, eine Demilitarisierung zu akzeptieren, den Status der Neutralität anzunehmen und grundlegend seine wirtschaftlichen und anderen Beziehungen zu Osteuropa umzugestalten? Wo, so fragte Shevardnadze weiter, wo sind die politischen, rechtlichen und materiellen Garantien, dass deutsche Einheit nicht unter Umständen eine Bedrohung für andere und für den Frieden in Europa darstellt? Würde ein solches hypothetisches Deutschland bereit sein, die bestehenden Grenzen in Europa anzuerkennen und auf jegliche territorialen Ansprüche zu verzichten? Wie man wisse, so der sowjetische Außenminister, habe es die Bundesregierung bisher vermieden, auf diese Frage zu antworten. In seiner Pressekonferenz erinnerte Shevardnadze später selber an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Gültigkeit der Grenzen von 1937, sagte aber auch, dass dieses Urteil die Sowjetunion beunruhige. Deren Völker, die für die gegenwärtige Stabilität in Europa mit 20 Millionen Menschenleben gezahlt hätten, seien berechtigt zu erfahren, was die Änderungen im Zentrum Europas für ihre Zukunft und ihre Sicherheit bedeuteten. Eduard Shevardnadze bekam starken Beifall. Was sich am Wochenende in Temeswar und wohl auch in anderen Städten in Transsilvanien in Rumänien abgespielt hat, war offensichtlich mehr als ein lokal begrenzter Protest, mehr als Widerstand nur gegen die Verhaftung eines mutigen Geistlichen. Und wenn die Berichte von Reisenden stimmen, hat es auch mehr als nur 1-2 Tote gegeben. Dafür sprechen auch die Reaktionen des Regimes, patrouillierende Panzer und Hubschrauber, geschlossene Grenze. Bunkermentalität als Indiz für Endzeitstimmung. Was an Informationen über die Ereignisse und Entwicklungen bis zur Stunde vorliegt, hat Gabor Kischeli gesammelt. In Rumänien sind nach wie vor die außerordentlichen Sicherheitsvorkehrungen in Kraft, die sowohl die größeren Städte des Landes als auch das Grenzgebiet betreffen. Nach Mitteilung des Bukarester Außenministeriums sind alle Grenzstationen geschlossen. Nur Diplomaten, Dienstreisende, ferner einige Transitreisende können das Land betreten. Mittlerweile kann es auch als bestätigt angesehen werden, dass der Krisenherr der Unruhen Temeschwar im Banat nach wie vor von den Einheiten der Armee und der Sicherheitskräfte belagert wird. Dies gilt auch für die naheliegenden zwei Städte Großwada in Nagyvárad und Arad. In Temeschwar sollen heute einige Geschäfte geöffnet sein. Die Spuren der von der Armee blutig niedergeschlagenen Demonstration vom vergangenen Wochenende sind zum größten Teil schon beseitigt worden. Über die Zahl der Toten und Verletzten konnte bis zur Stunde auch der Bukarester Korrespondent der ungarischen Nachrichtenagentur NTI keine genaue Auskunft geben. Fest steht jedenfalls, dass die Ärzte in Temeschwar seit Tagen in den Krankenhäusern wohnen, die mit Verletzten überfüllt sind. Allein im städtischen Krankenhaus soll die Zahl der Toten um die 200 betragen. In den Morgenstunden, kurz nach dem Beginn des Blutbades, verbot die Staatssicherheit am vorigen Sonntag der Ambulanz zu den Verwundeten hinauszufahren. Obwohl die Medien bis zur Stunde die rumänische Bevölkerung über die Vorfälle nicht informiert haben, sind von Provokateuren Gerüchte ausgestreut worden, wonach die Ungarn die Absicht hätten, Temeschwar zu annektieren. In Wirklichkeit sind jedoch heute an mehreren Stellen der Grenze auffahrende rumänische Panzer registriert worden. Die ungarische Regierung ist dabei, einschlägige Informationen zu sammeln. Nach den Worten des stellvertretenden Verteidigungsministers handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um eine Vollmobilisierung der rumänischen Volksarmee im klassischen Sinne des Wortes. Ungarn wolle auf jeden Fall die Möglichkeit jedweder Atrozität an der Grenze ausschließen. In Budapest wird die Verurteilung des Ceausescu-Regimes durch die Regierungen in West- und Osteuropa mit Aufmerksamkeit registriert. Trotz der spärlichen Nachrichten, die aus dem so gut wie hermetisch abgeriegelten Rumänien in die freie Welt gelangen, lässt sich eines mit Sicherheit feststellen. Es hat zwar mit einem Protest gegen die Verhaftung eines ungarischen Pastors angefangen, doch es handelt sich um keine Selbstbefreiungsaktion der unterdrückten magyarischen Minderheit, sondern um den gesamten nationalen Ausbruch der Erbitterung und des Zornes. Die Chance, dass sich die vom nationalistischen Ceausescu-Regime gegeneinander künstlich aufgesetzten Rumänen und Ungarn in diesem Kampf finden, ist zweifelsohne gegeben. Ab heute Nachmittag wird das ungarische Fernsehen ihre Sendung TV-Zeitung auch in rumänischer Sprache ausstrahlen.